Verständnis und langsam nach. Dort kann gut sehen, meine Sinne sind wach. Ich stehe im Dunkeln mit dem Rücken zur Wand. Den Baseballschlägen der sicheren Hand. Es wird Nacht im Ghetto. Nacht im Ghetto. Es wird Nacht im Ghetto. Nacht im Ghetto. Stille, doch sie ist explosiv. Wir leben im Ghetto, und Tom hat aggressiv. Es wird Nacht im Ghetto.